Das war das Jahr, in dem Phil 81 wurde. 1995 litt er erstmals in seinem Leben an Migräne. Er ging zu Dr. Barlow, der für ihn immer noch der neue Doktor war, obwohl Phil im Rahmen seiner regelmäßigen Kontrolluntersuchungen und wegen seiner Arthritis seit 10 Jahren Patient bei ihm war. Barlow fragte ihn, ob die Kopfschmerzen von Doppeltsehen begleitet würden. Phil bejahte und gestand, dass er sich manchmal, wenn die Kopfschmerzen nachließen, in einem anderen Teil des Hauses wiederfinde, ohne sich erinnern zu können, wie er dorthin gelangt sei. Dr. Barlow schickte ihn zu einer Kernspintomographie nach Portsmouth. »Keine besonders guten Nachrichten«, sagte der neue Doktor, nachdem er die Resultate begutachtet hatte. »Es ist ein Hirntumor.« Dann, als würde er ihm gratulieren, »ziemlich selten bei einem Mann Ihres Alters.« Barlow empfahl einen Neurologen von der Uniklinik in Harvard. Da Phil, abgesehen von kleinen Touren durchs Städtchen, kein Auto mehr fuhr, heuerte er einen jungen Burschen namens Logan Phipps an, der ihn chauffieren sollte. Logan erzählte eine Menge von seiner Familie, seinen Freunden, seiner Liebsten, vom Wetter, seinem Teilzeitjob und dem Wunsch, wieder zur Schule zu gehen und noch einiges mehr. Es ging Phil zu einem nicht besonders scharfen Ohr herein und zum anderen wieder hinaus, aber er nickte ununterbrochen. Während der Fahrt ging ihm auf, dass man irgendwann anfing, sich vom Leben zu lösen. Es war keine große Sache, es war so, als würde man einen Supermarktgutschein langsam, aber stetig an der Perforation entlang abtrennen. Der Neurologe untersuchte Phil und sah sich die MRT-Aufnahmen von Phils betagtem Gehirn an. Er erklärte Phil, er könne operieren und den hässlichen Hirntumor restlos entfernen. Was Phil an einen alten Song denken ließ, wo ein Mädchen kundtat, sie würde sich diesen Mann restlos aus den Haaren waschen. Sal hatte es häufig unter der Dusche gesungen, manchmal auch während sie ihre Haare wusch, was Phil aber nie persönlich nahm. Als Phil den Neurologen fragte, wie die Chancen stünden, dass er nach der Operation wieder aufwacht, und zwar als er selbst, lautete die Antwort des Neurotypen 50-50. Phil sagte, es täte ihm leid, aber für sein Alter seien diese Chancen nicht hoch genug. »Ihre Kopfschmerzen könnten ziemlich schlimm werden, bevor...« Der Neurotyp zuckte mit den Schultern, weil er, bevor es zu Ende geht, wohl nicht aussprechen wollte. »Andere haben's noch schlechter«, sagte Phil. An einem windigen Oktobertag im Herbst des Jahres 1995 schob Phil sich zum letzten Mal hinter das Steuer seines Wagens. Dieser Tage weder eine Chevrolet-Klapperkiste noch ein Buick, sondern ein mit allen Schikanen ausgestatteter Cadillac Seville. »Ich hoffe bei Gott, dass ich niemanden umbringe, Frank«, sagte er zu dem Hund, der nicht da war. Gegenwärtig war er frei von Kopfschmerzen, doch in seine Finger und Zehen war Kälte, ein Gefühl von Ablösung gekrochen. Er fuhr mit Tempo 25 durch den Ort und erhöhte auf 45, nachdem er den Stadtkern hinter sich gelassen hatte. Mehrere Autos schlingerten mit plärrender Hupe an ihm vorbei. »Leck mich am Arsch«, sagte Phil zu jedem Überholer. »Bell, wenn du zustimmst, Frank!« Auf der Route 111 wurde der Verkehr schwächer, bis so gut wie kein anderer Wagen mehr unterwegs war, und überraschte es ihn, als er an dem grellgelben Schild vorbeikam, auf dem »Antwortmann 2 Meilen« stand? Nein, es überraschte ihn nicht. Warum sonst hätte er sein Leben und das anderer riskieren sollen, die seinen Weg kreuzen mochten? Er glaubte auch nicht, dass die sich ausbreitende schwarze Fäule in seinem Gehirn falsche Informationen schickte. Bald darauf erreichte er nämlich das nächste Schild, stahlblau, Antwortmann 1 Meile. Und dort, lediglich über eine Anhöhe am Randgebiet der Stadtgemeinde von Curry hinweg, standen der Tisch und der knallrote Schirm. Phil fuhr rechts ran und stellte den Motor ab. Er schnappte sich seinen Stock und quälte sich hinter dem Steuer hervor. »Du bleibst hier, Frank. Es dauert nicht lange«,